Ist denn jemand, der sich mit seinem Gesicht vor der bösen Strafe am Tag der Auferstehung hütet? Und es wird zu den Ungerechten gesagt, kostet, was ihr erworben habt.